Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. We like to do what we do. Und wir lieben, was wir tun. We're talking about money. Heute reden wir über Geld. I like to talk about money. Ich liebe es, über das Geld zu sprechen. I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because I studied it a lot. Ich habe viel darüber studiert. The Bible uses approximately 2000 references regarding money and material things. Die Bibel verwendet etwa 2000 Hinweise zu Geld und zu materiellen Dingen. It's more than about grace. Das ist mehr als über Gnade. Grazie. More than about the new covenant. Mehr als über den neuen Bund. More than about heaven and hell together. Mehr als über Himmel und Hölle gemeinsam. Jesus talked more about the kingdom than any other thing. Jesus spricht mehr über das Königreich als über etwas anderes. And the second thing that Jesus spoke most about is the money. Und das zweite, worüber Jesus am meisten spricht, ist Geld. So, since I was a child, I've taken this very, very serious. Seit ich Kind war, habe ich das immer sehr, sehr ernst genommen. Extremely serious. Extrem ernst. So much that some people think that I've gone a little extreme. So sehr, dass einige Menschen dachten, dass ich extrem geworden bin. Because I don't want to make a mistake, not even to the penny. Ich will einfach keinen Fehler machen, nicht einmal, wenn es um einen Penny geht. Because I do believe that what Jesus said, we have to listen very carefully regarding money. Ich glaube nämlich, dass wir sehr genau auf das achten müssen, was Jesus übers Geld sagt. He said something in Luke 16 that I was a teenager and it grabbed my heart. Er sagte etwas in Lukas 16, das erfasste mein Herz, als ich ein Teenager war. Since I was a teenager, I wanted to walk in the supernatural and walk in the power of the kingdom and do greater works in Jesus. Seit ich ein Teenager war, wollte ich im Übernatürlichen, in der Kraft des Königreichs wandeln und größere Dinge tun, als Jesus getan hatte. And then I read Luke 16. Dann las ich Lukas 16. And she talks about money. Wo Jesus über Geld spricht. And then he comes to this conclusion. Und er kommt zu dieser Schlussfolgerung. If you're not faithful with the unrighteous mammon, wenn du mit dem ungerechten Mammon nicht treu bist, who will entrust you the true spiritual riches? Wer wird dir dann die wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen? What are the true spiritual riches? Was sind die wahren geistlichen Reichtümer? True spiritual riches, my friend, are the gifts of the Spirit and our people. Es sind die Gaben des Heiligen Geistes und Personen. Makes it dependent on how much you can trust me with the true spiritual riches, on how faithful I am with money. Wenn Gott es davon abhängig macht, wie treu ich mit Geld bin, wie viel er mir an geistlichen Reichtümern anvertrauen kann. Dependendo. That's serious. Dann ist das ernst. You know, we think that just because we are wealthy, that God is trusting us with the wealth. Nur weil wir wohlhabend sind, glauben wir, dass Gott uns Wohlstand anvertraut. Maybe, maybe not. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. There are a lot of very, very wealthy people who have actually accumulated their wealth in unjust ways. It has nothing to do with God trusting them. Es gibt sehr viele wohlhabende Menschen, die ihren Reichtum auf unehrliche Art erworben haben. Das hat nichts zu tun, was Gott ihnen anvertraut hat. They're rich prostitutes. Sie sind einfach nur reiche Prostituierte. They're rich drug dealers. Sie sind reiche Drogendealer. Are rich politicians who have been corrupt. Es sind reiche Politiker, die korrupt waren. So, my goal is not being entrusted with wealth materially by God, although that's will happen. Mein Ziel ist es nicht, von Gott mit materiellem Reichtum beschenkt zu werden, obwohl das auch geschehen kann. Here's my goal. Mein Ziel ist folgendes. That with every financial rich that he, wealth that he trusts me with, I need to be very faithful. Mit jedem finanziellen Wohlstand, den er mir anvertraut, muss ich sehr treu sein. Why? Warum? Because the more I show him that I'm a good steward of my finances, the more he will trust me with true spiritual riches. Je mehr ich ihm zeige, dass ich ein guter Verwalter meiner Finanzen bin, desto mehr wird er mir wahre geistliche Reichtümer anvertrauen. You know, I'm very grateful for everything that God has done in my life, honest. Ich bin sehr dankbar für alles, was Gott in meinem Leben gemacht hat, ehrlich. God has entrusted me with many spiritual gifts. We have seen hundreds of thousands of people saved and healed. Gott hat mir so viele geistliche Gaben anvertraut. Wir sahen Hunderttausende von Menschen, die errettet und geheilt wurden. God has trusted me with some of the most precious people. Those, that's spiritual riches. Gott hat mir so wertvolle Menschen anvertraut. Das sind geistliche Reichtümer. God is trusting me to save tens of thousands of children in Brazil from a hopeless life. Gott hat mir anvertraut, Zehntausende von Kindern in Brasilien von einem hoffnungslosen Leben zu retten. God is trusting me with huge amounts of money to save these children. Gott hat mir riesige Geldsummen anvertraut, um diese Kinder zu retten. So here is what I've come to clear understanding. Dadurch habe ich Folgendes ganz klar verstanden. The more I am faithful with the material things in my hands, the more I will be trusted with the thing that has eternal value. Je mehr ich in materiellen Sachen treu bin, desto mehr werden mir Dinge anvertraut, die ewigen Wert haben. So the first thing is, I'm a steward. Als erstes bin ich also ein Verwalter. I'm not the owner, I'm the steward. Ich bin nicht der Eigentümer, ich bin der Verwalter. I live in a huge, beautiful house here in Sao Paulo. Ich lebe in einem riesigen, schönen Haus hier in Sao Paulo. How can I do that? Wie kann ich das tun? Last week we were with the poor children in the northeast of Brazil, and Debbie says, I feel guilty sometimes to live in such a nice house. Letzte Woche waren wir mit den armen Kindern im Norden von Brasilien zusammen, und Debbie sagte, manchmal fühle ich mich wirklich schuldig, in so einem schönen Haus zu wohnen. So we drove home and we talked about it. Wir fuhren nach Hause und sprachen darüber. I said, sweetheart, it's pride for you to accept that feeling of guilt. Ich sagte, Liebling, es ist stolz, wenn du das Gefühl der Schuld akzeptierst. Why? Warum? Because when we had to move house because our other contract was over, als wir umziehen mussten, weil unser Mietvertrag ausgelaufen war, we spent the time of fasting and just seeking God. Verbrachten wir Zeit mit Fasten und in der Nähe Gottes. The same night, God woke me up at about 2 o'clock and spoke to me, and Debbie had a prophetic dream which I didn't know about. In derselben Nacht weckte mich Gott um circa 2 Uhr morgens auf und sprach zu mir, und Debbie hatte einen prophetischen Traum, von dem ich nichts wusste. And God said to both of us the same thing. Gott sagte uns beiden dasselbe. He said, I don't want you to trust for a house. Don't you want to trust me for a house to live in? Er sagte, ich möchte nicht, dass ihr mir für ein Haus vertraut, wo ihr wohnen könnt. He said, I want you to trust me for a man. Ich möchte, dass ihr mir für eine Villa vertraut. Because you will need it to serve me well, and I want you to have it to enjoy. Ihr werdet diese brauchen, um mir gut dienen zu können, und ich will, dass ihr sie habt und sie genießt. And then he said, und dann sagte er, it's easy for you to trust me for a mansion to serve me well. Es ist leicht für euch, mir für eine Villa zu vertrauen, damit ihr mir gut dienen könnt. It's hard for you to trust me for a mansion to enjoy. Aber es ist schwierig für euch, mir für eine Villa zum Genießen zu vertrauen. Because the only thing you care about is the other people. Weil das Einzige, was für euch zählt, sind die anderen Menschen. So I got up at 2 in the morning and spent the rest of the night repenting before Lord and fixing my heart. Ich stand um 2 Uhr morgens auf, verbrachte die restliche Nacht damit, vor dem Herrn Buße zu tun und mein Herz in Ordnung zu bringen. And then God spoke to a man and said, you are paying the rent for them. Dann sprach Gott zu einem Mann und sagte, du wirst die Miete für sie bezahlen. So now we live in a beautiful house and God made it all happen. Jetzt leben wir in einem schönen Haus, und Gott hat alles gemacht. But you know what? I said to Debbie, baby, we are stewards of this house. That's it. Ich habe dann zu Debbie gesagt, Liebling, wir sind Verwalter dieses Hauses, und das ist es. And we do. Und so machen wir das. Our house is always full. Unser Haus ist immer voll. You know, and it's we are so aware that we are stewards. Es ist uns so bewusst, dass wir Verwalter sind. That's the first thing you need to learn regarding money. Das ist das Erste, was du über das Geld lernen musst. Second thing behind money is a spirit. Das Zweite ist, dass hinter dem Geld ein Geist steckt. So you resist the spirit, but you use the money. Du widerstehst dem Geist, aber verwendest das Geld. Money is not the spirit. Das Geld ist nicht der Geist. Behind the money is the spirit. Der Geist steckt hinter dem Geld. So the spirit will try to conquer your heart. Der Geist wird versuchen, dein Herz zu erobern. So what do you do? Was musst du tun? You resist the spirit and you use money. Du widerstehst dem Geist und verwendest das Geld. So einfach ist es. That's why if the love of money has entered your heart, you've allowed an evil spirit to enter your heart. Deshalb, wenn Liebe zum Geld in dein Herz gekommen ist, hast du einem bösen Geist Zutritt zu deinem Herzen erlaubt. But if you use money, wenn du das Geld gebrauchst, doing exactly what God wants you to do with it, dann machst du genau das, was Gott möchte. So remember, never let the spirit conquer your heart. Vergiss also nicht, lasse nie den Geist dein Herz besiegen. This has become so normal in Christians and non-Christian circles. Das ist in christlichen und nicht-christlichen Kreisen so normal geworden. The Christians are using Bible verses that are so clear, out of context to justify that they've allowed the Spirit to enter their heart. Christen verwenden Bibelverse eindeutig aus dem Zusammenhang gerissen, um so zu rechtfertigen, dass sie dem Geist Zutritt zu ihrem Herz erlaubt haben. One of the first sermons I ever preached, I think I was 16 or 17 years old. Eine der ersten Predigten, die ich je gepredigt hatte, ich glaube, ich war 16 oder 17 Jahre alt. Is Proverbs 10:22. Ist über Sprüche 10:22. Blessings of the Lord make rich and it adds no sorrows to it. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. So does God want every Christian to be prosperous? Yes and 1,000 times yes. Will Gott also, dass Christen wohlhabend sind? Ja, und 1,000-mal ja. The Bible is clear. Die Bibel ist eindeutig. Does God want to have any sorrows added to it? No. Aber möchte Gott, dass wir damit Sorgen haben? Nein. So if you have sorrows with your prosperity, it's not God's way of prospering you. Wenn du Sorgen mit deinem Wohlstand hast, ist es nicht Gottes Art, dir zu Wohlstand zu verhelfen. It's you making it happen. Du bist es, der es macht. And I want to go a step further. Ich will einen Schritt weitergehen. It is you who has allowed the Spirit to enter your heart. Du hast es dem Geist erlaubt, dass in dein Herz kommt. Because if you close your heart to the spirit that's behind the money that tries to conquer you, wenn du dein Herz verschließt vor dem Geist, der hinter dem Geld ist und dich besiegen will, be no sorrow added to it. Dann werden keine Sorgen dazu kommen. So a lot of people by the sweat of their brow, like God said to Adam, is part of the curse. Viele Menschen im Schweiß ihres Angesichts, wie Gott zu Adam sagt, der ist Teil des Fluchs. That's how they prosper. Werden so wohlhabend. That's a curse. Das ist der Fluch. The blessing of Abraham is the opposite. Die Segnungen Abrahams sind das Gegenteil. Comes from the hand of God. Kommt aus Gottes Hand. So never allow the Spirit to enter your heart, but take the money and use it. Erlaube dem Geist nie dein Herz zu ergreifen. Nimm das Geld und gebrauche es. How are you a good steward? Wie bist du ein guter Verwalter? Very simple. Sehr einfach. To give everything away is a bad steward. Alles wegzugeben ist ein schlechter Verwalter. You know, don't think that I'm saying this bragging. Glaube nicht, dass ich das sage, um anzugeben. I'm saying it to teach you something. Ich sage es, um dir etwas zu lehren. I personally have never met anybody in the world who is more generous than me. Ich traf persönlich auf dieser Welt noch niemanden, der großzügiger ist als ich. Not proudful, that's just how it is. Das ist kein Stolz, es ist einfach so. Do you know anybody personally who is more generous than Debbie and me? Kennst du jemanden, Daniel, der großzügiger ist als Debbie und ich? Nein. We are radically generous. Wir sind radikal großzügig. Because I've understood very clearly in the Bible, generosity is a lifestyle. Ich habe ganz klar aus der Bibel verstanden, Großzügigkeit ist ein Lebensstil. But look. Aber schau. If you give everything away, you are not a good steward, you're a bad steward. Wenn du alles weggibst, bist du kein guter Verwalter, sondern ein schlechter Verwalter. Why are you a bad steward? Warum bist du ein schlechter Verwalter? Paul teaches us very clearly in Corinthians. Paulus lehrt uns ganz klar in den Korintherbriefen. He says that God gives bread to eat and seeds to sow, and he's talking about money. Er sagt, dass Gott Brot gibt, um zu essen und Saat, um zu säen, und er spricht über Geld. So, if I eat my bread, I'm a good steward. Wenn ich also mein Brot esse, dann bin ich ein guter Verwalter. If I sow the seed, I'm a good steward. Wenn ich die Saat aussähe, bin ich ein guter Verwalter. In the beginning, I used to actually sow the bread. Am Anfang habe ich gewöhnlich das Brot gesät. Give everything away. Ich gab alles weg. And in August of 83. Im August 1983. I was spending time with Jesus. Ich verbrachte Zeit mit Jesus. Bible school. Während der Bibelschulzeit. And God told me about the scriptures. Und Gott zeigte mir diese Schriftstelle. I wrote the day and what he said to me in my, with pencil in my Bible. Ich schrieb den Tag und was er mir sagte in meine Bibel. 3 years later, I got married to Debbie. 3 Jahre später habe ich Debbie geheiratet. I met Debbie at that Bible school. Ich lernte Debbie auf dieser Bibelschule kennen. And one day I said to her, this is a lifestyle for me, sweetie. I'm not gonna let this go. Und eines Tages sagte ich zu ihr, das ist ein Lebensstil, mein Schatz. Ich werde das nicht mehr loslassen. I had a blue NIV Bible. Ich hatte eine blaue New International Version Bibel. I opened it, I said, look, I wrote the day. Ich öffnete sie, schau, ich schrieb das Datum auf. She opened her, she also had a blue NIV Bible. Sie öffnete ihre, sie hatte auch eine blaue, die gleiche Übersetzung. She opened that same scripture and on the same day God said the same thing to her. I mean, I never knew it. Sie öffnete dieselbe Schriftstelle und am selben Tag sagte ihr Gott dasselbe. Wir wussten nichts davon. I mean, we were both at Bible school in England. God said the same thing on the same day. We had no clue about it. Wir waren beide in der Bibelschule in England. Gott sagte uns beiden dasselbe am gleichen Tag und wir hatten keine Ahnung davon. 3 years later, we got married in Austria, and we realized this is part of our journey. 3 Jahre später haben wir in Österreich geheiratet und realisierten, dass das ein Teil unserer Reise war. So what have we decided? Was beschlossen wir? We're not gonna sow the bread. Dass wir nicht das Brot säen werden. So how do you know? Wie kann man das wissen? Oh. When we actually got married, we had a Debbie kept track on a little diary. Als wir heirateten, führte Debbie Buch in einem kleinen Tagebuch. She called it sowing and reaping diary. Sie nannte es das Saat- und Ernte-Tagebuch. Every penny we sowed, she wrote down, and every penny we reaped, we wrote down. Jeden Penny, den wir säten, schrieb sie auf, und jeden, den wir ernteten, schrieb sie auf. So we just thought, we've traded this for 35. 35 Jahre lang haben wir das aufgeschrieben. Fun. Macht Spaß. So much fun. So Spaß. Was sollst du also machen? What's bread? What's sin? Reinhard, was ist das Brot und was ist die Saat? Isn't it funny that we always want a law? We always want somebody who gives us a rule. Ist es nicht lustig, dass wir immer ein Gesetz wollen, etwas, was uns eine Regel gibt? But we're led by the Spirit. Aber wir sind vom Geist geleitet. You know what I do? Weißt du, was ich mache? Call it, I live by my belly. Ich nenne es, ich lebe aus meinem Bauch heraus. Because I've learned that my belly tells me where to go. Ich habe gelernt, dass mein Bauchgefühl mir zeigt, in welche Richtung ich gehen soll. It's living by the Spirit. Es ist Leben im Geist. So, what happens? Was geschieht? Whatever finances are in my hand, wenn Finanzen in meinen Händen sind, number one, I understand I'm a steward. Verstehe ich erstens, dass ich Verwalter bin. Number two, I understand if I'm not faithful, the really important thing to me, the spiritual riches are not going to be entrusted. Zweitens verstehe ich, dass wenn ich damit nicht treu bin, werden mir die wahren geistlichen Reichtümer nicht anvertraut werden. Number three, I know that if I sow the bread, I've not been a faithful steward. Drittens weiß ich, dass wenn ich das Brot aussehe, ich kein treuer Verwalter bin. If I keep the seed, I'm not going to be a good steward either. Wenn ich die Saat behalte, bin ich auch kein guter Verwalter. So all the money that is in my hand, I'm stewarding. Ich verwalte also alles Geld, das in meinen Händen ist. And I've decided I don't want to live in luxury. Ich habe entschieden, dass ich nicht in Luxus leben will. I don't want to and I never will. Ich will es nicht und ich werde es nie wollen. So what happened? Was geschieht also? I need a new car. Ich brauche ein neues Auto. It's very simple. Sehr einfach. So Lord, which amount is for me to actually now eat? What is my bread? Also Herr, welcher Betrag ist mein Brot zum Essen? Welchen Betrag brauche ich? And then I simply choose the car that makes sense for me and that I have the finances and then I buy. Und dann wähle ich ein Auto aus, das für mich Sinn ergibt und wofür ich die Finanzen habe und dann kaufe ich es. I ask the same question, what amount is seed? Und ich stelle dieselbe Frage, welcher Betrag ist die Saat? And my belly always knows. Und mein Bauchgefühl weiß es immer. Because my conscience has been trained in the fear of Jesus regarding money. Mein Gewissen wurde in der Furcht Jesu in Bezug auf Geld geschult. And I'm not gonna violate it. Ich werde dagegen nicht verstoßen. So what am I gonna do? Was mache ich also? I choose fruitful fields. Ich wähle fruchtbare Felder. How did you learn that with Jesus? Wie hast du das mit Jesus gelernt? So if I have the seed and throw it on a bad field, it's not gonna do anything. Wenn ich die Saat habe und sie auf ein schlechtes Feld werfe, wird nichts passieren. Bad steward. Schlechter Verwalter. So why would I take the seed and plant it in a field that brings no fruit? That's very bad steward. Warum sollte ich die Saat nehmen, auf schlechtes Feld säen, das keine Frucht bringt? Das ist sehr schlechte Verwaltung. Look, here in Brazil there are a lot of poor people that are begging on the side of the street. Hier in Brasilien gibt es sehr viele arme Leute, die auf der Straße betteln. Somebody said this question. Jemand stellte folgende Frage. Reinhard, you're always giving, but I realize that sometimes you don't open your window and you say no. Reinhard, du gibst immer, aber manchmal habe ich gesehen, öffnest du nicht einmal dein Fenster und sagst nein. One time I stopped and I gave 500 reais. Einmal blieb ich stehen und gab 500 reais. You're weird. Du bist verrückt. I said no. Nein, sagte ich. Ich folge meinem Bauchgefühl. There's somebody banging by the street and the Holy Spirit says, no, he's just gonna buy drugs with it, you're gonna destroy his life, don't do it. I don't do it, I don't care how much you beg. Wenn jemand auf der Straße bettelt und der Heilige Geist sagt nein, denn er wird sich nur Drogen kaufen und sein Leben zerstören, dann mache ich es nicht. When somebody is begging, wenn jemand bettelt, I connect with my belly. Verbinde ich mich mit meinem Bauchgefühl. If he says two, I give two. If he says 100, I give 100. If he says 1,000, I give 1,000. Wenn er zwei sagt, dann gebe ich zwei. Wenn er sagt 100, dann 100. Wenn er sagt 1,000, dann gebe ich 1,000. What's so complicated? Was ist daran so kompliziert? So, what are fruitful fields? Was sind fruchtbare Felder? Fruitful fields are the poor, especially the ones who can't help themselves, like the poor children. They can't change their lifestyle. Fruchtbare Felder sind die Armen, besonders jene, die sich selber nicht helfen können. Zum Beispiel die armen Kinder. Sie können ihren Lebensstil nicht verändern. You know, an adult can change his life. You can teach him how to fish. Ein Erwachsener kann sein Leben ändern. Du kannst ihm das Fischen beibringen. If you give him a fish, it doesn't really solve the problem. If you teach him how to fish, it solves the problem. Wenn du ihm einen Fisch gibst, dann löst das nicht wirklich das Problem. Wenn du ihm lernst zu fischen, dann löst es das Problem. It's one of the goals we have here in Brazil. Enter into entire villages and transform the village. Das ist eines unserer Ziele hier in Brasilien, in ganze Dörfer zu gehen und das ganze Dorf zu verändern. Teach him how to work, teach him to be effective. That's one of our goals here in Brazil. Ihnen zu lernen, wie man arbeitet und effektiv ist, das ist eines unserer Ziele hier in Brasilien. Poor children, they can't do that. Arme Kinder können das nicht tun. Deshalb sind sie für mich immer ein fruchtbares Feld. Missions. Missionen. Always a fruitful field if they are good, sensible missions. Immer fruchtbare Felder, wenn es gute, vernünftige Missionen sind. Be generous to everybody, especially to the household of faith. That's what the Bible teaches. Okay. So, my own brothers and sisters in Christ, they are a priority. Sei großzügig zu jedem, besonders zum Haushalt des Glaubens. Das sagt uns die Bibel. Die eigenen Brüder und Schwestern in Christus müssen unsere Priorität sein. Wenn mein Bruder leidet und ich etwas habe, dann ist das ein fruchtbares Feld. You know, he wrecked his car. I have a car. I had money, so not to buy my car doesn't even make sense. Daniel hat sein Auto zu Schrott gefahren. Ich habe ein Auto. Ich habe Geld. Ihm also kein Auto zu kaufen würde überhaupt keinen Sinn machen. Like it doesn't even make sense. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein fruchtbares Feld. As Paul told us, wie Paulus uns sagte, those who teach you the word of God, you should share in everything you have with those people. Du sollst alles, was du hast, mit denen teilen, die dich das Wort lehren. So people who have taught me, I share. It's a fruitful field. Menschen, die mich also lehren, mit denen teile ich. Das ist ein fruchtbares Feld. You know, Paul said something very powerful in Philippians 4 that very few people understand. Paulus hat in Philipper 4 etwas ganz Kraftvolles gesagt, das sehr wenige Menschen verstehen. He said this. Er sagte Folgendes. He said that you have given me liberally finances. Du hast mir großzügig Finanzen gegeben, he said, I didn't even need that. Die ich nicht einmal gebraucht hätte. I had more than I needed. Ich hatte mehr, als ich brauchte. He said, I've learned that I can do everything through Christ to strengthen. Er sagte, ich habe gelernt, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. I can live with lack and I can live with abundance. Ich kann in Mangel und in Überfluss leben. In that same context in verse 19, he says this. Und im gleichen Kontext sagt er in Vers 19, my God will provide all of your needs according to his riches in glory. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. He says it in the context of them giving him because he preached the word of God to them. Paulus sagte das zu ihnen in einem Kontext, dass er ihnen das Wort Gottes verkündigte und sie ihm geben sollten. Look, he had no fear to preach the truth regarding finances, what God taught him. Er hatte also keine Angst, die Wahrheit hinsichtlich Finanzen zu sagen, wie Gott es ihnen gelernt hatte. But his heart was so pure. Sein Herz war so rein. He understood that he was a steward. Er hatte verstanden, dass er ein Verwalter ist. He understood he can do anything, live with nothing. Er hat verstanden, dass er alles tun kann, mit nichts leben kann. He says something that I believe very, very few people can actually say. Er hat etwas gesagt, wovon ich glaube, dass es sehr, sehr wenige Menschen wirklich sagen können. He said this. Er sagte, I was not even seeking your gift. Ich habe nicht einmal euer Geschenk begehrt. I was seeking for this to go on your account. Ich wollte, dass dies auf euer Konto geht. He said, because by you giving me, this is a sweet smelling aroma sacrificed before God. Weil ihr mir gebt, ist dies ein süßes, wohlriechendes Duftopfer vor Gott. You know, I preached in the south of Curitiba many, many years ago. Ich habe im Süden von Curitiba vor vielen Jahren gepredigt. I still lived in America. Ich wohnte damals noch in Amerika. And in the south of Brazil it gets cold. Und im Süden Brasiliens wird es kalt. And it was a cold day. Und es war ein kalter Tag. And I preached and the anointing of God was there. People were healed and changed and transformed. Ich predigte, die Salbung Gottes war da. Menschen wurden geheilt, verändert und verwandelt. There was a guy there, he was in his 20s. Da war ein Mann in den 20ern. Bible student in a poor area had no money. Ein Bibelstudent in einer armen Gegend, der kein Geld hatte. He said, er sagte, you've changed my life. Du hast mein Leben verändert. You've sown spiritual seed into my life. Du hast so inspirierend in mein Leben gesät. I don't have a penny to give you. Ich habe keinen einzigen Penny, den ich dir geben kann. But I need to give you something. Ich muss dir aber etwas geben. Took off his sweater that he wore, a yellow sweater, and gave it to me. Er hatte seinen Pullover ausgezogen. Es war ein gelber Pullover und er gab ihn mir. Now he was with his bare upper body and it was cold outside. Er war nun jetzt mit seinem nackten Oberkörper und es war kalt draußen. My first reaction was, meine erste Reaktion war, this must have been about 15 years ago. Es muss ungefähr 15 Jahre her sein. I cannot take this. Ich kann das nicht annehmen. You have nothing and I have probably 10 at home. Du hast nichts und ich habe wahrscheinlich 10 Pullover zu Hause. I can send you some. Ich könnte dir einige schicken. The Lord rebuked me. Der Herr wies mich zurecht. He said, you don't understand. Er sagte, du verstehst das nicht. He's being very faithful. Er war sehr treu. He said his eternal reward is much more important to him than being cold or being warm here. Take it. Seine ewige Belohnung ist viel mehr wert, als ob es ihm kalt oder heiß ist. Also nimm ihn. Man, I took it and I felt so humbled. Oh, ich habe diesen Pullover genommen und fühlte mich so gedemütigt. Do you know what happened? Weißt du, was geschah? I'm still in contact with that man. Ich bin noch immer mit diesem Mann in Kontakt. He's meanwhile married. Mittlerweile ist er verheiratet. Beautiful children. Wunderschöne Kinder. Serving Jesus with a passion. Dient leidenschaftlich Jesus. Prospered. Und ist wohlhabend. You see, we don't understand things very well when it comes to money. Siehst du, sehr oft verstehen wir die Dinge nicht sehr gut, wenn es um Geld geht. You know, if you sow into a fruitful field, that's the only way it makes sense to do with a seed. Wenn du in ein fruchtbares Feld säst, dann ist das der einzige sinnvolle Weg, dies mit einem Samen, einer Saat zu tun. But we think so natural. Wir denken so natürlich. Very few people understand that when it comes to money, it's a spiritual thing, not just a natural. Wenige Menschen verstehen, dass es, wenn es ums Geld geht, es sich um etwas Geistliches handelt und nicht nur um etwas Natürliches.